Kommunistische Organisation. Grundlagenschule. Viertes Kapitel. Kritik der politischen Ökonomie. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Kritik der politischen Ökonomie. Was ist mit diesem etwas sperrigen Begriff gemeint? Als politische Ökonomie bezeichnet man zu Zeiten von Marx und Engels die damalige Wirtschaftswissenschaft. Engels definierte die politische Ökonomie als, Zitat, die Wissenschaft von den Bedingungen und Formen, unter denen die verschiedenen menschlichen Gesellschaften produziert und ausgetauscht, unter denen sie demgemäß jedes Mal die Produkte verteilt haben, Zitat Ende, Engels, Anti-Düring. Die wichtigsten Vertreter der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie waren die britischen Ökonomen Adam Smith und David Ricardo. Es ist kein Zufall, dass die damaligen Ökonomen von politischer Ökonomie sprachen, denn damals verstanden auch sie die Wirtschaftstheorie noch als eine politische Theorie. So beschäftigte Ricardo sich zum Beispiel auch mit der Frage der Klassen in der kapitalistischen Gesellschaft, wobei für ihn, anders als für Marx, natürlich immer außer Frage stand, dass die Spaltung der Gesellschaft in Klassen eine natürliche, unabänderliche Ordnung darstellt. Die heute vorherrschende Wirtschaftstheorie, die sogenannte Neoklassik, versteht sich im Gegensatz dazu als unpolitisch und behauptet lediglich eine neutrale Theorie mit dem Ziel, wirtschaftlicher Effizienz zu sein. In Wirklichkeit ist natürlich jede ökonomische Theorie politisch, denn die ökonomische Theorie kann entweder die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise aufdecken oder sie verschleiern. Deckt sie die kapitalistische Gesetzmäßigkeiten wirklich auf, ist sie eine Theorie im Interesse der Arbeiterklasse. Denn dann muss sie über die Entstehung des Profits durch die Ausbeutung der Arbeiter sprechen, über die Notwendigkeit der Krisen und darüber, dass der Kapitalismus sich sein eigenes Grab schaufelt. Verschleiert sie die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten, indem sie den Markt als eine neutrale Maschine zur effizienten Verteilung von Ressourcen darstellt oder behauptet, die kapitalistischen Krisen durch staatliche Eingriffe lösen zu können, ist sie eine Theorie im Interesse des Kapitals. Eine Theorie, die Erkenntnis verhindert und damit zur Stützung der kapitalistischen Ordnung beiträgt. Die bürgerliche Volkswirtschaftslehre lässt sich damit grob in zwei Phasen einteilen. Einerseits die klassische politische Ökonomie von Ricardo, Smith und eine Reihe anderer bürgerlicher Ökonomen im 18. und 19. Jahrhundert, die trotz ihrer Begrenzungen noch wissenschaftlich vorgingen und wichtige Erkenntnisse zutage förderten. Andererseits die Bulgärökonomie in der Zeit danach, die zur Erklärung der wirklichen ökonomischen Gesetze kaum noch Beiträge leistet und im Wesentlichen davon geprägt ist, den Ausbeutungscharakter und die Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Produktionsweise zu leugnen und zu verschleiern. Auch wenn dies vollständig auf Kosten der wissenschaftlichen Brauchbarkeit der Theorie geht. Zur Zeit der klassischen Ökonomen war die Bourgeoisie noch eine fortschrittliche Klasse. Sie kämpfte für die Überwindung des Feudalismus und Absolutismus, sie unterstützte die Naturwissenschaften in ihrem Kampf gegen den mittelalterlichen Aberglauben und sie ermöglichte in den industriellen Revolutionen einen gewaltigen Aufschwung der Produktivkräfte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass in dieser historischen Phase auch die bürgerliche Wissenschaft noch ehrlich daran interessiert war, die Funktionsweise der Gesellschaft zu verstehen. Allerdings hatte diese Offenheit auch damals klare Grenzen. Smith und Ricardo erkannten weder den Charakter des Mehrwerts als Produkt der Ausbeutung, noch die Notwendigkeit der Krisen, noch die zwangsläufige Entwicklung des Kapitalismus hin zum zunehmenden Parasitismus. Wenn sie über Gebrauchswert und Tauschwert sprachen, beschrieben sie diese zwar auf einer oberflächlichen Ebene weitgehend richtig, sie verstanden aber nicht, dass der Tauschwert überhaupt nur in einer Gesellschaft existiert, in der Waren getauscht werden, was in Wirklichkeit nur Erscheinungsformen der kapitalistischen Produktionsweise sind, hielten diese bürgerlichen Ökonomen für allgemeine Prinzipien des Wirtschaftslebens. Marx verfasste deshalb seine eigene Theorie als Kritik der politischen Ökonomie. Das Wort Kritik kommt aus dem Griechischen und meint die Beurteilung einer Sache, nachdem man sie analysiert hat. Die Lehre von Marx ist nun Einerseits eine Kritik der bürgerlichen Wirtschaftstheorie seiner Zeit, die trotz ihrer Verdienste letztlich daran scheiterten, die Entwicklungsgesetze des Kapitals aufzudecken. Andererseits ist sie dadurch aber auch eine Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, die durch die Theorie erstmals aufgedeckt und verständlich gemacht werden. Die Kritik der politischen Ökonomie untersucht anders als die klassische politische Ökonomie nicht einfach nur oberflächliche ökonomische Vorgänge, sondern hat den Anspruch, zum Wesen der Dinge, das heißt zu den zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten vorzudringen und sie zu erklären. Natürlich heißt das nicht, dass Marx den Boden der politischen Ökonomie mit seiner Theorie verlassen hätte. Auch Marx beschäftigt sich ja in seiner Theorie mit den Bedingungen, unter denen die Produktion und der Austausch des gesellschaftlichen Reichtums stattfinden. Daher kann man auch die Theorie von Marx zur politischen Ökonomie zählen. Allerdings geht er eben auch entscheidend darüber hinaus, indem er zeigt, dass die klassische politische Ökonomie den Kapitalismus für eine ewig gültige Naturform hielt und seinen historisch vorübergehenden Charakter nicht begriff. Die Kritik der politischen Ökonomie ist einer der drei Grundbestandteile des Marxismus-Leninismus und eng verbunden mit den beiden anderen, der Lehre vom Klassenkampf und der Erkämpfung des Sozialismus sowie der marxistisch-leninistischen Philosophie. Die Kritik der politischen Ökonomie ist nichts anderes als die Analyse der Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise mit den Werkzeugen des historischen und dialektischen Materialismus. Indem sie die Bedingungen untersucht, unter denen der Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat entsteht, sich entwickelt und zuspitzt, ist sie zugleich auch Voraussetzung und Bestandteil der wissenschaftlichen Lehre vom Klassenkampf und der sozialistischen Revolution. Der wissenschaftliche Sozialismus ist ja gerade deshalb wissenschaftlich und kein utopischer Sozialismus mehr, weil er die gesetzmäßigen Entwicklungen des Kapitalismus, die den Übergang zur sozialistischen Gesellschaft ermöglichen, zur Grundlage der Analyse macht. Daher nimmt die ökonomische Theorie eine zentrale Stellung im Gesamtwerk von Marx ein. Das Kapital ist das dreibändige Hauptwerk von Marx, wobei auch seine früheren Ausarbeitungen zur politischen Ökonomie, wie sie vor allem die Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, ebenfalls relevant sind. Hinzu kommen außerdem noch die drei Bände Theorien über den Mehrwert und weitere Schriften. Als Einstieg in die Kritik der politischen Ökonomie eignen sich kurze Schriften von Marx wie Lohnpreis Profit und Lohnarbeit und Kapital. Marx beschäftigt sich fast 4 Jahrzehnte seines Lebens mit dem Thema. Allein das zeigt, dass die ökonomische Theorie aus seiner Sicht eine Grundsäule seines Gesamtwerks darstellt. Kommunistische Politik ohne diese Grundlage ist schlicht nicht möglich. Kapitel 4.1 – Die Methode der Kritik der politischen Ökonomie. Engels schreibt im Vorwort zum 2. Band des Kapitals, Zitat, die einen, die klassischen bürgerlichen Ökonomen, untersuchen höchstens das Größenverhältnis, worin das Arbeitsprodukt verteilt wird und zwischen dem Arbeiter und dem Besitzer der Produktionsmittel. Die anderen, die Sozialisten, fanden diese Verteilung ungerecht und suchten nach utopischen Mitteln, die Ungerechtigkeit zu beseitigen. Beide blieben befangen in den ökonomischen Kategorien, wie sie sie vorgefunden hatten. Zitat Ende. Marx geht hingegen mit seiner kritischen, dialektischen Methode an die Analyse der Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise. Er interessiert sich nicht nur dafür, wie zum Beispiel die Preise gebildet werden und wie der Reichtum sich auf die verschiedenen Klassen verteilt, sondern fragt nach den Entwicklungstendenzen des Kapitalismus und wie dieser letztendlich seinen eigenen Untergang hervorbringt. Weil die kapitalistische Produktionsweise zwangsläufig unerträgliche Widersprüche hervorbringt, weil sie mit dem Reichtum auch das Elend der Massen, die Krise und Zerstörung produziert, weil sie letztendlich mit ihrem Untergang schwanger geht, ist die Untersuchung der kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten gleichbedeutend mit der Kritik des Kapitalismus. Das Ziel des marxischen Kapital besteht darin, Zitat, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen. Marx, das Kapital, Band 1. In dem Begriff Bewegungsgesetz steckt bereits, dass es nicht um die Analyse eines gleichbleibenden Zustands geht, sondern um eine Gesellschaft, die sich nach bestimmten Gesetzen weiterentwickelt. Marx betont deshalb, Zitat, dass die jetzige Gesellschaft kein fester Kristall, sondern ein umwandlungsfähiger und beständiger im Prozess der Umwandlung begriffener Organismus ist. Zitat Ende, Marx, das Kapitalband 1. Daraus ergibt sich, dass die kapitalistische Produktionsweise verschiedene Stadien und Stufen der Entwicklung kennt. Marx entwickelte seine Theorie natürlich auf der Grundlage der Analyse des Kapitalismus seiner Zeit. Wie wir später sehen werden, kann man diese Phase des Kapitalismus als Kapitalismus der freien Konkurrenz bezeichnen. Marx konnte also die Besonderheiten des Monopolkapitalismus, der sich erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts herausbildete und unter dessen Herrschaft wir auch heute noch leben, nicht untersuchen, auch wenn er bereits die Gesetzmäßigkeiten erkannte, die zur Bildung von Monopolen führen mussten. Die Konzentration und die Zentralisation des Kapitals. Trotzdem analysierte Marx nicht einfach nur eine bestimmte Entwicklungsphase des Kapitalismus, sondern die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise als solcher, die so lange Gültigkeit haben, bis der Kapitalismus endgültig auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet sein wird. Marx erklärt, dass dabei die Forschungsmethode umgekehrt zur Darstellungsweise steht. Zitat: Allerdings muss sich die Darstellungsweise formell von der Forschungsweise unterscheiden. Die Forschung hat den Stoff, sich im Detail anzueignen, seine verschiedenen Entwicklungsformen zu analysieren und deren inneres Band aufzuspüren. Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kam die wirkliche Bewegung entsprechend dargestellt werden. Zitat Ende, Marx, das Kapitalband 1. Das heißt also, dass die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise sich zuerst dem Kapitalismus konkret, das heißt die Entwicklung seiner verschiedenen Erscheinungsformen, ansehen muss. Marx begann seine Untersuchungen, indem er sich zum Beispiel detailliert mit dem englischen Fabriksystem, den Bewegungen der Preise auf dem Markt, der Entstehung der Bourgeoisie und des Proletariats, den Krisen seiner Zeit und so weiter und so fort beschäftigte. Daraus bildete er theoretische Begriffe, zum Beispiel den Begriff Kapital, den Begriff des Profits und so weiter. Diese führte er dann wiederum auf grundlegende Reformen zurück. Das Kapital entstand aus dem Mehrwert, der Mehrwert aus dem Wert und so weiter. Schließlich kam er zur Ware und dem Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert als grundlegendster Form, aus der die kapitalistische Produktionsweise sich entwickelt. In den folgenden Unterkapiteln sollte besser verständlich werden, wie das gemeint ist. An dieser Stelle reicht es, festzuhalten, dass die Forschungsweise von Marx vom Konkreten zum Abstrakten fortschreitet. Umgekehrt ist aber die Darstellung der Forschungsergebnisse. Hier geht Marx von den grundlegenden Grundstrukturen der kapitalistischen Produktionsweise aus und entwickelt daraus die immer komplexeren Formen, bis er schließlich zu konkreten Erscheinungen wie der Bewegung der Marktpreise und Profitraten, dem Kreditsystem und so weiter kommt. Darin drückt sich eine grundsätzliche Vorgehensweise aus. Während die Forschung zunächst vom vorhandenen Material ausgehen und dieses analysieren muss, soll die Darstellung verständlich machen, welche fundamentalen Gesetzmäßigkeiten unter der sichtbaren Oberfläche wirken. Wie jeden Gegenstand kann man auch die kapitalistische Produktionsweise nur als einheitliches Ganzes betrachten. Es ist zum Beispiel nicht möglich, nur das Kreditwesen zu analysieren, ohne seine Entstehung aus dem Warentausch, dem Geld, dem Kapital und so weiter mitzudenken. Die Einheit der Gesellschaft beruht aber gerade darauf, dass alle gesellschaftlichen Verhältnisse denselben grundlegenden Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Es ist deshalb unerlässlich, mit diesen grundlegenden Gesetzen zu beginnen, um dann zu zeigen, wie sie in die Herausbildung und Entwicklung der konkreten kapitalistischen Gesellschaft münden. Das bedeutet auch, dass nicht nur die Analyse dialektisch vorgeht, indem sie aufzeigt, wie sich die konkreten Begriffe aus den Abstrakten entwickeln, sondern die Analyse berücksichtigt den dialektischen Entwicklungsgedanken deshalb, weil sie lediglich die begriffliche Widerspiegelung des realen Entwicklungszusammenhangs der kapitalistischen Produktionsweise ist. Einige bürgerliche Marx-Spezialisten, wie zum Beispiel Michael Heinrich, dessen Bücher viel gelesen werden, stellen die gegenteilige These auf. Heinrich behauptet, dass Marx in Wirklichkeit eine rein logische Begriffsanalyse vorgenommen hätte. Marx hätte die kapitalistische Produktionsweise lediglich in ihrem idealen Durchschnitt analysiert, nicht aber in ihrer historischen Entwicklung. Die Kritik der politischen Ökonomie sei also nur ein logisches Begriffsgebäude, bei dem ein Begriff aus dem anderen folgt. Das ist allerdings eine vollkommen falsche idealistische Herangehensweise. Denn hätte Marx in seiner Theorie einfach nur abstrakte Begriffe gebildet, deren Zusammenhang rein logischer Natur ist und keine reale Entwicklung abbildet, dann wäre seine Theorie auch zur Analyse des Kapitalismus wenig brauchbar geworden. Er hätte ein theoretisches System geschaffen, das eine reine Kopfgeburt ist, gerade so wie die mathematischen Modelle der heutigen neoklassischen Ökonomen, die mit der realen Entwicklung der Ökonomie nichts zu tun haben. Marx und Engels waren in dieser Frage auch entschieden anderer Meinung. Die logische Behandlungsweise der Begriffe des Kapitals, so schreibt Engels, sei, Zitat, in der Tat nichts anderes als die historische, nur entkleidet der historischen Form und der störenden Zufälligkeiten. Womit diese Geschichte anfängt, damit muss der Gedankengang ebenfalls anfangen und sein weiterer Fortgang wird nichts sein als das Spiegelbild in abstrakter und theoretisch konsequenterer Form des historischen Verlaufs. Ein korrigiertes Spiegelbild, aber korrigiert nach Gesetzen, die der wirkliche geschichtliche Verlauf selbst an die Hand gibt. Zitat. Engels zur Kritik der politischen Ökonomie. Der abstrakteste, allgemeinste Ausdruck des Kapitalismus, mit dem Marx die Darstellung seiner Theorie beginnt, ist die Ware. Die Ware ist für Marx die Keimzelle der kapitalistischen Produktionsweise oder ihr elementarisches Dasein, wie er sich ausdrückt. So wie sich aus einem Keim eine ausgewachsene Pflanze mit Ästen, Blättern, Früchten usw. so entwickeln kann, so entwickelt sich aus der Ware das gesamte System der kapitalistischen Produktion und des Austausches. Auch die Darstellung der Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise geht daher so vor, dass sie bei der Ware beginnt. Marx hat hier also ein ganz anderes Vorgehen als die heutigen bürgerlichen Ökonomen, die an der Universität gelehrt werden. Diese Ökonomen nehmen in der Regel das Individuum als Ausgangspunkt ihrer Analyse und schreiben dem Individuum bestimmte Verhaltensweisen zu, zum Beispiel Egoismus, Nutzenmaximierung und so weiter. Das ist aber ein unwissenschaftliches Herangehen, denn das herrschende System, die Produktionsweise, ergibt sich nicht einfach aus der Summe der Handlungen der Individuen, sondern umgekehrt folgen die Handlungen der Individuen gerade den Gesetzmäßigkeiten der vorherrschenden Produktionsweise, die schon vor ihnen und unabhängig von den einzelnen Individuen existieren und wirken. Kapitel 4.2 Ware und Geld. Die Warenproduktion gibt es schon länger als den Kapitalismus, also auch in vorkapitalistischen Gesellschaften. Der Zerfall der Feudalordnung durch die Ausbreitung der Warenproduktion schuf die Grundlage für die Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise. Im Feudalismus nahm mit dem Wachstum der Produktivkräfte die Masse der Güter, die nicht für den unmittelbaren Gebrauch produziert, sondern auf dem Markt gehandelt wurden, immer weiter zu. Unter den Handwerkern und kleinen Händlern wuchsen nun die sozialen Unterschiede. Während einige von ihnen immer reicher wurden, konnten andere von ihrer Hände Arbeit immer schlechter leben und mussten schließlich ihr Eigentum an den Produktionsmitteln aufgeben. Auf der anderen Seite entstanden kapitalistische Betriebe, die Lohnarbeiter einstellten, die sogenannten Manufakturen. Diese neue Produktionsweise stand aber im Widerspruch zu der noch geltenden Rechtsordnung des Feudalismus. Der Adel genoss Privilegien gegenüber der neu entstehenden Klasse reicher Kaufleute und Fabrikanten, die Zunftordnung beschränkte die Konkurrenz untereinander und die Leibeigenschaft hinderte die Bauern daran, in die Städte zu ziehen, um kapitalistische Lohnarbeiter zu werden. Das alte politische System war mit der neuen ökonomischen Basis der Gesellschaft unvereinbar geworden. Es musste abgeschafft werden, damit der Kapitalismus sich entfalten konnte, und es wurde abgeschafft. Kapitel 4.2.1 Wert der Ware. Waren haben laut Marx einen Doppelcharakter. Sie sind einerseits Objekte mit bestimmten physischen Eigenschaften, die sie für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse nutzbar machen. Zum Beispiel eignet sich ein Apfel so gut zum Essen, weil er Vitamine beinhaltet und gut schmeckt. Öl eignet sich zum Heizen, weil es in wenig Volumen viel Energie speichert und so weiter. Solche nützlichen Dinge, die Bedürfnisse befriedigen können, nennt Marx Gebrauchswerte. In der kapitalistischen Gesellschaft werden Gebrauchswerte aber selten für den Eigenkonsum produziert und auch nicht, um verschenkt oder sonst irgendwie einfach verteilt zu werden. Während sich früher noch viele Familien durch ihre Bauernhöfe und ihr Land selbst ernähren konnten, sind heute in den Industrieländern fast alle Menschen darauf angewiesen, sämtliche Mittel ihres Bedarfs zu kaufen. Die Gebrauchswerte nehmen dadurch Warenform an, womit sie eine zweite Seite erhalten, einen Tauschwert. Der Tauschwert einer Ware bezeichnet das Mengenverhältnis, Zitat, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen, ein Verhältnis, das beständig mit Zeit und Ort wechselt. Zitat Ende. Marx, das Kapital, Band 1. Obwohl dieses Verhältnis wechselt, ist es doch über kürzere Zeiträume und innerhalb einer Gesellschaft mit entwickelten Tauschbeziehungen mehr oder weniger auf einem bestimmten Niveau konstant. Ein Bauer, der sich einbildet, sein Getreide morgen für das Zehnfache verkaufen zu können, wird schnell merken, dass er einen solchen Preis vermutlich gar nichts mehr verkaufen kann. Die Tauschverhältnisse sind also weder zufällig noch vom Willen Einzelner abhängig. Aber wie kommt dieses bestimmte Niveau, auf dem Güter einer Art gegen Güter einer anderen Art typischerweise getauscht werden? Zum Beispiel 3 Kilogramm Äpfel gegen 2 Kilogramm Baumwolle. Eigentlich zustande. Offensichtlich gibt es ja niemanden, der diese Austauschverhältnisse einfach beliebig festsetzt. Häufig hört man, die Antwort sei im Verhältnis von Angebot und Nachfrage zu finden. Das erklärt aber in Wirklichkeit nicht sehr viel. Denn wenn Angebot und Nachfrage sich verändern, schwanken zwar die Verhältnisse etwas. Bei einem Mangel an Äpfeln bekommt man beispielsweise dann eine größere Menge Baumwolle für dieselben Äpfel. Aber was ist, wenn Angebot und Nachfrage genau ausgeglichen sind? Warum kostet dann 1 Kilogramm Baumwolle beispielsweise so viel wie 1,5 Kilogramm Äpfel? Wenn man nur Angebot und Nachfrage als Erklärung heranzieht, gibt es keinen logischen Grund, warum man dafür nicht auch 1000 Kilo Äpfel oder auch 1000 Kilo Gold bekommen sollte. Die Erklärung muss also woanders liegen. Die getauschten Güter müssen trotz ihrer verschiedenen physischen Eigenschaften eine gemeinsame Eigenschaft besitzen, die sie vergleichbar und damit tauschbar macht. Genau genommen sind sie ja sogar erst wegen ihrer unterschiedlichen physischen Eigenschaften tauschbar, denn Äpfel gegen gleiche Äpfel zu tauschen, wäre völlig sinnlose Zeitverschwendung. Diese gemeinsame Eigenschaft der Waren kann nicht in physischen Eigenschaften wie Masse, Volumen, Farbe etc. bestehen. Zum Beispiel ist ein Smaragd nicht deshalb wertvoll, weil er grün ist, denn auch Gras ist grün. Die gemeinsame Eigenschaft ist ihr Wert. Der Wert der Waren besteht darin, dass sie Arbeitsprodukte sind, die für den Tausch produziert wurden. Der Wert der Waren ist, im Gegensatz zum Gebrauchswert, als Größe messbar, und zwar durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion der Ware. Ein Schiff ist deswegen so viel teurer als eine Flasche Orangensaft, weil man viel mehr Arbeitszeit braucht, um ein Schiff zu bauen. Was zählt, ist hierbei nicht die individuelle Arbeitszeit, sondern wie gesagt die gesellschaftlich notwendige. Ein Tisch wird nicht dadurch mehr wert, dass der Tischler besonders ungeschickt ist und doppelt so lange braucht wie alle anderen. Die Preise sind ja für eine und dieselbe Warenart dieselben. Denn niemand kauft einen Tisch, wenn er den gleichen Tisch beim benachbarten Händler für den halben Preis bekommt. Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist die Arbeitszeit, die für die Produktion einer bestimmten Warensorte mit durchschnittlicher Technik, durchschnittlich ununterbrochener Rohstoffzufuhr, durchschnittlichem Geschick des Arbeiters und so weiter benötigt wird. Wert gibt es in Gesellschaften, in denen Privatpersonen unabhängig voneinander, das heißt nicht unter einem gemeinsamen zentralen Wirtschaftsplan, produzieren und ihre Produkte auf dem Markt gegeneinander tauschen. Der Wert ist also letztendlich nichts anderes als eine Befähigung dazu, durch Tausch auf Reichtum zuzugreifen, der von anderen Menschen produziert wurde. Der Wert ist außerdem nicht dasselbe wie der Tauschwert. Der Tauschwert ist nur Ausdrucksform des Werts. Dass eine Ware einen bestimmten Tauschwert hat, zum Beispiel 1 Kilogramm Baumwolle entspricht 1,5 Kilogramm Äpfeln, liegt eben daran, dass sie einen bestimmten Wert hat, zum Beispiel 1 Kilogramm Baumwolle entspricht 20 Minuten gesellschaftlich durchschnittlich notwendiger Arbeitszeit. Der Wert einer Ware entspricht also immer der gesellschaftlich durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit, während sich der Tauschwert einer Ware immer in Bezug zu einer anderen Ware bestimmt. Zwischen dem Wert und dem Gebrauchswert der Waren besteht ein dialektischer Widerspruch. Wert und Gebrauchswert sind einerseits Gegensätze. Der Gebrauchswert beschreibt die konkreten stofflichen Eigenschaften der Ware. Als Gebrauchswert ist die Ware beispielsweise 1 Liter Öl mit einem bestimmten Brennwert oder eine Kuh, die Milch gibt. Der Wert sieht hingegen gerade von diesen konkreten Eigenschaften ab und reduziert alle Waren auf einen abstrakten Maßstab, die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Sehen wir uns den Wert der Ware an, dann ist es irrelevant, ob die Ware nun Öl oder Kuh oder etwas ganz anderes ist. Für den Wert zählt nur, dass sie eine bestimmte Menge gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit darstellt. Es ist also genau umgekehrt wie beim Gebrauchswert. Auch im Austauschprozess stellen Wert und Gebrauchswert einander ausschließende Gegensätze dar. Wird eine Ware verkauft, verzichtet der Verkäufer auf die Realisierung ihres Gebrauchswerts, um den Wert in Geldform zu erhalten. Der Käufer bekommt umgekehrt die Möglichkeit, den Gebrauchswert zu konsumieren, allerdings erst, nachdem er seinem Handelspartner den Wert der Ware in Geldform überlassen hat. Jeder von beiden gibt also etwas, um etwas anderes zu erhalten. Wert gegen Gebrauchswert. Gleichzeitig stellen die beiden Seiten aber in der Ware eine Einheit dar. Den Wert gibt es nicht ohne Gebrauchswert, denn eine Ware ohne Gebrauchswert, die für niemanden einen Nutzen hat, wird auch niemand kaufen. Sie kann also auf dem Markt nicht getauscht werden. Wie kommt Marx nun aber darauf, dass ausgerechnet die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit den Wert der Waren ausmachen soll? Auf diese Erkenntnis ist Marx nicht alleine gekommen. Schon die großen bürgerlichen Ökonomen Adam Smith und David Ricardo vertraten eine sogenannte Arbeitswerttheorie. Das heißt, sie gingen ebenfalls davon aus, dass der Warenwert durch die durchschnittlich erforderliche Arbeitszeit zustande kommt. Adam Smith liefert in seinem Buch »Der Wohlstand der Nationen« auch eine anschauliche Erklärung dafür. Er wählt das Beispiel eines Jägervolks, dessen einer Teil sich auf das Jagen von Bibern spezialisiert hat, während ein anderer Teil Rehe jagt. Wenn die Jagd eines Bibers durchschnittlich doppelt so viel Arbeitszeit kostet wie die eines Rehs, muss nach der Arbeitswerttheorie ein Biber so viel wert sein wie 2 Rehe. Nach diesem Gesetz würden sich auf dem Markt die Jäger beide Tiere richten müssen, ob sie es wollen oder nicht. Denn würden beispielsweise einige Jäger der Rehe aus irgendeinem Grund nur noch 1 Reh gegen 1 Biber tauschen, dann wäre die Jagd auf Biber nicht mehr lohnend und viele Biberjäger würden auf die Jagd von Rehen umsteigen. Dadurch würde ein Überangebot an Rehen entstehen und ihr Austauschverhältnis zu den Bibern würde wieder sinken. Umgekehrt wäre es auf Dauer genauso unmöglich, für einen Biber 3 Rehe zu verlangen, da dadurch die Rehjäger zu Biberjägern würden und der Umtauschkurs sich zugunsten der Rehe wieder ändern würde. Dieses extrem vereinfachende Beispiel trifft auf die heutige Realität natürlich nur bedingt zu. Es gibt mehrere Faktoren, die verhindern, dass der Wert so unmittelbar die Austauschverhältnisse bestimmt. Denn in Wirklichkeit trifft der freie Fluss der Arbeitskräfte und des Kapitals zwischen den Produktionszweigen auf viele Hindernisse. Beispielsweise kann ein Bäcker nicht einfach, nur weil die Brotpreise sinken, stattdessen plötzlich Aluminium oder Werkzeugmaschinen produzieren. Smiths Beispiel geht von einer Wirtschaft einfacher Produzenten aus, die kein großes Kapital in ihrer Produktion investiert haben. Trotzdem erklärt es den grundlegenden Mechanismus, der auf einem kapitalistischen Markt wirkt, das Wertgesetz. Smiths Beispiel macht verständlich, dass das Wertgesetz der Mechanismus ist, der durch die Regulierung der Austauschbeziehungen die Arbeit im Kapitalismus auf die verschiedenen Produktionszweige verteilt und dass die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zwar nicht unmittelbar, aber in letzter Instanz die Tauschverhältnisse bestimmt. Die verschiedenen Faktoren, die verhindern, dass das Wertgesetz unmittelbar die Tauschwerte bestimmt, dass also die Waren immer genau in dem Maße getauscht würden, wie es der darin verkörperten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit entspricht, müssen auf Grundlage des Wertgesetzes erklärbar sein. Dazu werden wir später noch kommen. Aber gleichzeitig muss das Gesetz, das diesen Faktoren zugrunde liegt, den Ausgangspunkt der Analyse bilden, wenn man nicht bei der Beschreibung bloßer Oberflächenphänomene verbleiben will. Die Erkenntnis von Smith und Ricardo, dass allein die menschliche Arbeit den Wert schafft, haben die heutigen bürgerlichen Ökonomen wieder vergessen. Stattdessen sprechen sie einfach darüber, dass bei der Produktion des Werts drei sogenannte Produktionsfaktoren mitwirken würden, nämlich neben der Arbeit auch das Kapital und der Boden. Diese Auffassung ist jedoch bereits sehr alt. Marx machte sich darüber lustig. Diese angeblichen Quellen des Reichtums, so schreibt er, Zitat, gehören ganz disparaten Sphären an und haben nicht die geringste Analogie untereinander. Sie verhalten sich gegenseitig etwa wie Notariatsgebühren, rote Rüben und Musik. Zitat Ende. Marx, das Kapital, Band 3. Der Grund, warum tatsächlich nur die Arbeit, nicht aber Kapital und Boden den Wert schaffen können, liegt darin, dass die Arbeit sowohl die Grundlage für das Leben und Überleben der Menschen ist, als auch die Grundlage, auf der alle gesellschaftlichen Beziehungen beruhen. Nur durch die Arbeit entsteht aus naturbelassenen Dingen Gegenstände, die für den Menschen nützlich sind. In einer warenproduzierenden Gesellschaft treffen die Menschen dann auf dem Markt aufeinander, um die Produkte ihrer Arbeit gegeneinander auszutauschen. Wie wir weiter oben bereits gesehen haben, lassen die Waren sich nicht anhand ihrer konkreten Gebrauchswerteigenschaften vergleichen. Ist der Geschmack des Apfels mehr oder weniger wert als die Festigkeit des Ziegelsteins? Diese Frage ist komplett unsinnig und lässt sich nicht beantworten. Der Vergleichsmaßstab der Waren kann nur die darin steckende gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit sein. Das Wertgesetz ist also der grundlegende Mechanismus zur Regulierung der Austauschbeziehungen in allen Gesellschaften, in denen die kapitalistische Produktionsweise vorherrscht. Auch in vorkapitalistischen Gesellschaften gab es Warentausch. Somit wirkte auch in diesen Gesellschaften das Wertgesetz schon innerhalb gewisser Grenzen. Erst in der kapitalistischen Produktionsweise wird er aber wirklich verallgemeinert, auf einen Großteil der gesellschaftlichen Beziehungen ausgeweitet und überhaupt der vorherrschende Regulierungsmechanismus, der den Anspruch von Gütern und die Verteilung der Arbeitskraft auf die verschiedenen Produktionszweige regelt. Der Doppelcharakter der Ware, ihre Eigenschaft, sowohl gebrauchswert zu sein als auch einen Wert zu haben, bedeutet, dass auch die Arbeit in einer warenproduzierenden Gesellschaft einen solchen Doppelcharakter annimmt. Sie ist nicht mehr nur konkrete Arbeit, also eine Arbeit, die ganz bestimmte Arbeitsvorgänge an einem bestimmten Gegenstand beinhaltet, um einen bestimmten, konkreten Gebrauchswert zu erzeugen. Diesen Charakter hat grundsätzlich jede Arbeit, egal in welcher Gesellschaft. Aber wenn die Arbeit Waren produziert, hat sie gleichzeitig auch den Charakter einer abstrakten Arbeit. Als abstrakte Arbeit zählt nicht mehr die konkrete Tätigkeit, sondern nur noch die Arbeitszeit selbst, also das Maß an gesellschaftlich durchschnittlich notwendiger Arbeitszeit, das geleistet wird. Denn nur diese abstrakte, von allen konkreten Eigenschaften absehende Arbeitszeit ist es, die den Wert ausmacht und beim Warentausch auf dem Markt überhaupt zählt. Kapitel 4.2.2 Die Wertformen. Wir haben also gesehen, wie der Wert im Austausch die Gleichsetzung von völlig unterschiedlichen Waren ermöglicht. Zum Beispiel ein Kilogramm Baumwolle entspricht 1,5 Kilogramm Äpfeln. Nun kann man diese Waren aber gegen andere weitertauschen. Beispielsweise 1,5 Kilogramm Äpfel gegen 3 Kilogramm Weizen, 3 Kilogramm Weizen gegen 25 Kugelschreiber, 25 Kugelschreiber gegen eine Mütze und so weiter. Dies bedeutet aber auch, dass jede dieser Waren als Gegenwert einer der anderen Waren dargestellt werden kann. Zum Beispiel 1,5 Kilo Äpfel, 3 Kilo Weizen, 25 Kugelschreiber, eine Mütze. All diese Waren lassen sich jeweils als der Gegenwert von 1 Kilo Baumwolle darstellen. In diesem Fall spricht Marx davon, dass 1 Kilo Baumwolle die allgemeine Äquivalentform der anderen Warenmenge ist. Sobald sich in der historischen Entwicklung eine bestimmte Ware herauskristallisiert, die im Austauschprozess immer diese Rolle des allgemeinen Äquivalents spielt, kann man von der Geldform sprechen. In der Geschichte spielten verschiedene Waren die Rolle einer Geldware, die als Tauschmittel benutzt wurde, um andere Waren zu erhalten. Beispielsweise bestimmte Muscheln, Vieh oder Getreide. Mit der Zeit setzten sich aber Metalle als übliche Geldware durch, vor allem Kupfer, Silber und Gold. Die Edelmetalle waren durch ihre materiellen Eigenschaften dafür besonders geeignet. Sie sind nicht verderblich, transportierbar, leicht aufzuteilen und durch den hohen Aufwand bei ihrer Produktion konzentrieren sie einen vergleichsweise hohen Wert in einer geringen Masse. Die Geldform stellt sich also so dar. 1 Kilo Baumwolle, 1,5 Kilo Äpfel, 3 Kilo Weizen, 25 Kugelschreiber, eine Mütze, all diese Waren entsprechen zum Beispiel 1 Gramm Gold, wobei Gold die allgemein anerkannte Geldware ist. Geld ist also allgemeines Äquivalent der Waren, es wird permanent gegen alle Waren getauscht. Kapitel 4.2.3 – Die Funktion des Geldes. Das Geld hat im Kapitalismus unterschiedliche Funktionen. Es fungiert als Tauschmittel und als Maß der Werte, wie im obigen Beispiel. Es kann auch als Wertaufbewahrungsmittel fungieren, wenn ich mir eine bestimmte Wertsumme für die Zukunft aufheben will. Es fungiert auch als Zahlungsmittel. Nehmen wir einen Tischler an, der eine Ladung Holz benötigt, allerdings gerade im Moment das benötigte Geld nicht auf Lager hat. Er stellt dann dem Holzhändler ein Zahlungsversprechen, einen sogenannten Wechsel für die Zukunft aus, um das Holz dennoch zu bekommen. Sobald er genug Möbel verkauft hat, zahlt er seine Schulden zurück. Das Geld fungiert dann als Zahlungsmittel. Diese Möglichkeit, dass der Kaufakt und der Zahlungsakt nicht in einem Augenblick zusammenfallen, ist bedeutsam für die Entstehung des Kreditsystems und die Verstärkung von Krisen, wie wir später sehen werden. Im Kapitalismus hat das Geld zudem potenziell die Funktion, als Kapital fungieren zu können, wie sich im nächsten Kapitel zeigen wird. Die bürgerlichen Vulgärökonomen der vorherrschenden neoklassischen Schule stellen das Geld als eine Erfindung dar, die einfach gemacht wurde, um den Warenaustausch zu erleichtern. Da es in ihren Marktmodellen keine eigenständige Rolle spielt, in der Neoklassik hat das Geld daher nur die Funktion als Tausch- und Zahlungsmittel sowie Recheneinheit für den Warentausch. Der Marxismus geht hingegen davon aus, dass das Geld gesetzmäßig mit der Warenwirtschaft entsteht, weil der Fortschritt der Produktivkräfte und die Entstehung immer umfassender und komplexer werdender Austauschverhältnisse notwendigerweise ein allgemeines Wertmaß sowie die Möglichkeit zur Wertaufbewahrung, zum Ausstellen von Schuldscheinen usw. erforderlich machen. Das Geld ist zudem auch die Grundlage der Entstehung von Krisen. Es fungiert auch als Wertaufbewahrungsmittel, was so viel bedeutet, wie dass es zeitweilig aus dem Wirtschaftskreislauf herausfällt und angespart wird. In diesem Zeitraum, wo es eben nur wertaufbewahrt und nicht zum Kauf neuer Waren verwendet wird, bildet es keine Nachfrage, wodurch es passieren kann, dass nicht genug Nachfrage vorhanden ist, um die angebotenen Waren zu kaufen. Gäbe es kein Geld, würden also die Waren einfach direkt gegeneinander getauscht. Würde ein solches Ungleichgewicht, dass auf der einen Seite enorme Geldvermögen entstehen, auf der anderen Seite dagegen riesige, unverkaufte Warenmassen sich anhäufen, gar nicht entstehen. Es zeigt sich damit, dass das Geld eben kein neutrales Schmiermittel für die Wirtschaft ist, sondern die Möglichkeit von Überproduktionskrisen schafft. Dass gerade die prokapitalistischen Vulgärökonomen der heutigen Zeit dem Geld nur geringe Aufmerksamkeit widmen, erscheint paradox, da im modernen Kapitalismus große Teile der Wirtschaft auf dem Handel mit und Verleih von Geld spezialisiert sind. Diese Sparten des Kapitals sind eben keine mehr oder weniger zufälligen Erscheinungen, sondern notwendige Entwicklungsstufen und Produkte des Kapitalismus in seinem heutigen Stadium. Dazu später mehr. Wenn also jede Ware dem Markt gegen Geld gehandelt wird, bedeutet das, dass ihr Tauschwert in der Form des Geldes ausgedrückt wird. Mit anderen Worten, jede Ware hat einen Preis. Und da der Tauschwert letzten Endes vom Wert der Ware bestimmt ist, werden auch die Preise vom Wertgesetz geregelt. Marx ging davon aus, dass das Geld an eine bestimmte Ware gebunden ist, die einen eigenen Wert hat und dadurch in der Lage ist, seine Rolle als allgemeines Warenäquivalent zu spielen. Heutzutage gehen wir allerdings nicht mehr mit Gold- oder Silbermünzen einkaufen, sondern mit Scheinen und Münzen, die an sich nahezu wertlos sind. Zu Zeiten von Marx und auch schon lange davor gab es bereits das Papiergeld, allerdings stellte dieses Geld einen Anspruch auf Gold dar, den man einlösen konnte. Das heutige Geld entsteht durch Kredite der Banken, entweder auf Bankkonten, Buchgeld oder als Bargeld. Grundsätzlich liegt das Monopol der Geldschöpfung bei der Zentralbank. Heutzutage funktioniert das aber so, dass die Zentralbanken das Geld über die Geschäftsbanken schöpfen lassen. Die Zentralbank garantiert, dass die Geschäftsbanken immer liquide, also zahlungsfähig bleiben. Dadurch können die Geschäftsbanken nicht nur die Summe als Kredit vergeben, die sie zuvor als Kundeneinlagen erhalten haben, sondern können weit darüber hinaus Kredit schöpfen und damit Geld in den Wirtschaftskreislauf werfen. Auch wenn es keinen eigenen Wert hat, wird dieses Geld als Geld akzeptiert, solange der kapitalistische Staat glaubwürdig garantieren kann, dass der Tauschprozess weiterhin vonstatten gehen wird, dass man also in Zukunft davon ausgehen kann, für sein Geld Waren kaufen zu können, obwohl das Geld eigentlich ja gar keinen eigenen Wert hat. Heute kann man zwar mit Geld auch weiterhin Gold kaufen, so wie jede andere Ware auch, aber es gibt keinen festen Umtauschkurs mehr. Manche marxistische Ökonomen vertreten die Ansicht, dass dennoch aufgrund der besonderen Rolle des Goldes, beispielsweise als Wertaufbewahrungsmittel, das Gold faktisch immer noch Geldware ist. Diese Frage kann hier aus Platzgründen aber nicht diskutiert werden. 4.2.4 Fetischcharakter der Ware. Ein weiteres Thema soll in diesem Unterkapitel behandelt werden, dem Marx einige Aufmerksamkeit widmet, der Fetischcharakter der Ware. Die Waren sind, wie gezeigt wurde, nicht nur Gebrauchswerte, sondern haben auch einen Wert. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Ware nicht mehr einfach nur ein Verhältnis zwischen Menschen und Gebrauchsgegenständen ist, etwa das Verhältnis, das jemand zu seinen selbst gezüchteten Tomaten hat, die für ihn einfach nur konsumierbare nützliche Gegenstände sind. Im Wert drückt sich dagegen immer eine gesellschaftliche Beziehung aus. Kaufen wir die Tomaten auf dem Markt gegen Geld, treten wir damit in eine gesellschaftliche Beziehung zu einer anderen Person oder einem Unternehmen, eine Tauschbeziehung zwischen zwei Privateigentümern. Die Warenbewegungen, die in der Gesellschaft nun milliardenfach stattfinden, stehen aber unter keiner Kontrolle, weder durch die Gesellschaft oder durch ein besonders mächtiges Individuum. Das Verhältnis, zu dem sich eine Ware gegen eine andere tauschen lässt, also die Preise der Waren, werden im Kapitalismus nicht festgesetzt, sondern durch das Wertgesetz bestimmt. Wer seinen Lebensunterhalt durch Lohnarbeit verdienen muss und seine Lebensmittel auf dem Markt kaufen muss, ist diesen Bewegungen einfach ausgesetzt, ohne sie bestimmen zu können. Das bedeutet, dass der Mensch unter kapitalistischen Bedingungen die gesellschaftliche, wirtschaftliche und technische Entwicklung nicht beherrschen kann. Umgekehrt ist er gezwungen, sich nach den Gesetzen des Kapitalismus oder, wie es in der bürgerlichen Presse oft heißt, der Märkte zu verhalten. Die Menschen werden also durch die Bewegung toter Gegenstände beherrscht, anstatt dass umgekehrt die Menschen sich die Dinge nutzbar machen und planmäßig anwenden, wie es in einer sozialistischen Gesellschaft der Fall wäre. So wie die Menschen in vielen alten Kulturen Götterstatuen und Bilder erschufen, die sie dann als heilig anbeteten und sich ihnen unterwarfen, so ähnlich sind sie im Kapitalismus gezwungen, sich seinen Bewegungsgesetzen zu unterwerfen. Zitat: Wie der Mensch in der Religion vom Machwerk seines eigenen Kopfes, so wird er in der kapitalistischen Produktion vom Machwerk seiner eigenen Hand beherrscht. Zitat Ende, Marx, Das Kapital, Band 1. Dass die Menschen der Herrschaft der Waren unterworfen sind, führt dazu, dass ihnen die gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus wie Naturgesetze und Beziehungen zwischen den Sachen selbst vorkommen. Es erscheint also so, als wären die Beziehungen, die die Individuen auf dem Markt miteinander eingehen, in Wirklichkeit einfach Beziehungen zwischen den Dingen selbst. Es ist dadurch nicht unmittelbar sichtbar, dass es sich um gesellschaftliche Beziehungen handelt, also um Beziehungen zwischen Menschen, die von Menschen auch wieder abgeschafft werden können. Dass die wahre Natur des Kapitalismus seine grundlegenden Gesetzmäßigkeiten durch die einfache Betrachtung nicht erkennbar sind, trägt natürlich zu seiner Stabilisierung bei. Erst die wissenschaftliche Betrachtungsweise des dialektischen Materialismus enthüllt diese Gesetzmäßigkeiten, macht die grundlegende Funktionsweise der Gesellschaft erkennbar und damit auch veränderbar.